Monsieur, die Welt hört ab Montag bereits außer dem faden Schlachtengetümmel lieblich aus der französischen Schweiz unserer Friedensglockengebimmel. Verehrte Herren, in heißem Dank wird die Menschheit auf uns schauen. Wir werden der Welt, die vom Rüsten so krank, endlich das richtige Pulver brauen. Wir sitzen beim trauten Kanonengebrumm, und in den Lüften, Sie werden's kaum glauben, flattern Bombenflugzeuge herum und gurren wie richtige Friedenstauben. Schluss mit den langen Kriegen ab heut. Ich höre die England Schalmeien blasen. Bald ist der menschliche Fortschritt so weit, dass wir, meine Herren, mit Sicherheit die Menschheit in 60 Minuten vergasen.